Ich träume. Hallo, kann ich helfen? Oh, ja. Ich glaube, die Schrauben sitzen alle fest. Aschermittwochspech, hm? Lassen Sie mich mal. Ach, das ist aber nett. Ja, übrigens, ich heiße Carina. Freut mich. Mario. Handel der Gefühle von Leonardo Padura. Aus dem kubanischen Spanisch von Hans-Joachim Hartstein. Bearbeitung Barbara Engelmann. Regie Thomas Leutzbach. Danke, Mario. Das ist aber wahnsinnig nett von dir. Sag mal, fährst du noch eben mit zur Tankstelle? Dann kann ich dich nach Hause bringen. Hm? Oh, du bist ja völlig ölverschmiert. Das tut mir jetzt aber wirklich leid. Möchtest du noch Kaffee? Gern. Dieses Laster habe ich von meinem Vater geerbt. Der hat literweise Kaffee getrunken. Was hat er dir denn noch vererbt? Er hat mir alles beigebracht, was er konnte. Sogar Saxophon spielen. Du spielst Saxophon? Naja, ich bin kein Profi, aber mein Vater liebte Jazz. Er hat mit vielen bekannten Leuten gespielt. Magst du Jazz? Ob ich Jazz mag? Ich kann ohne Jazz nicht leben. Und was du sonst noch so zum Leben brauchst, erzählst du mir dann ein anderes Mal. Ich muss jetzt los. Du rufst mich wieder an, ja? Versprochen. Hör mal, Conde. Du hast einen neuen Fall. Setz dich. Danke. Muss ich dir das an? Das soll eine Zigarre sein? Ja, so, als würde man gerollte Bananenblätter rauchen. Also ehrlich. Zur Sache. Du musst dich sofort auf diesen Fall stürzen. Hol dir Manolo zur Unterstützung. Du hast freie Hand, aber beweg dich. Mhm. Conde, da ist was im Busch. Ich weiß nicht genau was, aber es muss ein dicker Hund sein. Es kommt von ganz oben. Überall dicke Luft. Da werden Köpfe rollen, ich sag dir. Aha. Hier, die Unterlagen. Brauchst du das nicht zu lesen. Ich erzähl dir, worauf es ankommt. Also, Lisette Delgado Núñez. Gymnasiallehrerin, 24 Jahre, Parteimitglied, ledig. Hübsche Frau. Erwürgt mit einem Handtuch. Aber vorher windelweich geprügelt. Und wahrscheinlich vergewaltigt. Ach du Scheiße. Von mindestens zwei Männern. Offenbar wurde nichts Wertvolles gestohlen. Im Klo wurden Reste einer Marihuana-Zigarette gefunden. Starker Tobak, was? Na, wie sieht's aus? Der Alte hat recht, es stinkt zum Himmel. Nette Wohnung, mit vielen Büchern, Hi-Fi, TV, Klamotten. Alles made in fernen Orten. Keine Ahnung, wo sie das hernahm, so als Junglehrerin. Und dann in der eigenen Wohnung gequält und erwürgt. Weißt du sonst noch was über sie? Sie war Chemielehrerin. Ausgerechnet an dem Gymnasium, wo ich Abitur gemacht habe, stell dir vor. Ach nee. Gutes Elternhaus, Vater gestorben, Mutter Journalistin, ein Musterbeispiel sozialistischer Tugend. Die Tochter übrigens auch. In der Partei eine absolut fleckenlose Akte. Und warum haben Sie das Mädchen umgebracht? Ja, warum? Es muss sowas wie eine Party stattgefunden haben an dem Abend. Sah grauenhaft aus in der Wohnung, ich sag's dir. Und jetzt? Wissen Sie, was es heißt, ein Gymnasium zu leiten? Ich weiß nicht, was los ist. Die Jugendlichen interessieren sich immer weniger dafür, wirklich etwas zu lernen. Lassen sich einfach so treiben. Ja, ja. Entschuldigen Sie. Sie sind ja nicht vom Bildungsministerium, nicht wahr? Tja, also gestern Morgen hat man uns gesagt, was mit der Genossin Lisette passiert ist. Ich konnte es gar nicht glauben. Wie lange gehörte Lisette denn schon zum Kollegium? Sie hat im vergangenen Schuljahr bei uns angefangen. Es gab nicht den geringsten Anlass zur Kritik. Sie hat ihre Arbeit getan, vorbildlich. Ich glaube, sagen zu können, sie war einer der wenigen jungen Leute, die eine wirkliche Berufung verspüren. Ja, sie liebte ihren Beruf. Wusste die Schüler zu motivieren. Sie fuhr mit ihnen ins Zeltlager oder ist abends mit ihnen den Stoff noch einmal durchgegangen. Die Schüler mochten sie. Konnte sie sich denn auch durchsetzen? Ich meine, sie war ja sehr jung. Ich bin der Meinung, dass es zwischen Lehrern und Schülern eine gewisse Distanz geben muss. Und dass aus dieser Distanz Autorität erwächst. Aber jeder Lehrer hat seine eigene Art. Wenn sie meinte, mit ihren Schülern immer zusammen sein zu müssen, was hätte ich ihr da sagen sollen, solange die Unterrichtserfolge da waren? Im letzten Schuljahr sind alle Schüler ihrer Klassen in Chemie durchgekommen. Alle. Mit fast 90 Punkten im Durchschnitt. Und was war sie denn so privat für ein Mensch? Nun ja, privat kannte ich sie kaum. Sie hatte mal einen Freund. Ein Name? Puppi hieß er, glaube ich. Er hat sie mit dem Motorrad von der Schule abgeholt, aber sie haben sich letztes Jahr getrennt. Habe ich gehört. Allerdings soll er kürzlich mal wieder aufgetaucht sein. In ihrer Wohnung steht jede Menge Zeug. Fernseher, Hi-Fi, sowas. Ihr Schrank hängt voll mit teuren Klamotten. Wir fragen uns, wie sie sich das alles leisten konnte. Ja, das stimmt. Sie war immer sehr gut angezogen. Ihr Stiefvater und ihre Mutter sind häufig im Ausland. Ja, da ist es ja normal, dass sie ihr was mitgebracht haben, nicht wahr? Ein Jammer. So ein hübsches Mädchen. Ja. Genosse, dürfen wir uns in der Schule noch etwas umsehen? Sicher. Und wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann, dann melden wir uns. Vielen Dank fürs Essen. Warte im Hof auf mich. Ich geh mal pinkeln. Ah, verdammt. Hey, hey, ich bin kein Lehrer. Ich wollte nur eine rauchen. Was ist? Wollt ihr auch eine? Nein. Danke. Ist nicht erlaubt. Ja, ja, schon klar. Das riecht man auch. Sag mal, gehört hier jemand von euch zu Lisettes Schülern? Hm? Okay, ich bin von der Polizei. Ich muss den Tod eurer Lehrerin untersuchen. Also? Ja, ich. Letztes Jahr. Und? Wie war sie? Als Lehrerin, meine ich? Und wenn ich sage schlecht, was passiert da? Nichts, gar nichts. Ich möchte einfach nur die Todesumstände klären. Und dabei kann mir jede Kleinigkeit helfen. Also, sie war echt in Ordnung. Super mit uns ausgekommen. Für ihre Schüler soll sie ja wie eine Freundin gewesen sein. Stimmt, sie war anders drauf als der Rest. Nicht so verkalkt. Wie heißt du? José Luis Ferrer. Danke, José Luis. Und wenn euch noch was einfällt, was mir weiterhelfen könnte, dann sagt bitte eurem Direktor Bescheid. Gut. Jetzt wissen wir zumindest, dass in der Schule mit großer Sicherheit Gras im Umlauf ist. Was der Direktor geflissentlich übersieht. Was hältst du nur von dem? Weiß nicht. Ich glaube, ich mag ihn nicht. Ist aber nur so ein Eindruck. Sag mal, was steht denn jetzt noch an? Meinst du, wir könnten heute früher Feierabend machen? So? Was denn? Schon wieder eine Weibergeschichte? Hey, du hast eben Adriana noch nicht gesehen. Also ehrlich, Manolo, ob Adriana oder was weiß ich wer, du machst immer wieder denselben nein, Scheiß. Alter, nein, das ist ganz was anderes. Hey, und lach nicht. Ich denk sogar ans Heiraten. Hör zu, sag der Kleinen, sie muss sich noch ein bisschen gedulden. Du fährst jetzt nämlich noch mal in die Zentrale und sprichst mit dem Drogendezernat. Möglichst mit Kapitän Cicerón. Ja, wenn's sein muss. Ich brauche Informationen über alles, was so mit Marihuana läuft. An der Geschichte ist so einiges faul. Aber vor allem die Marihuana-Reste im Klo machen mich stutzig. Nur Amateure hinterlassen solche Spuren. Lass mich da in der Calle Milagros raus. Ich habe noch was zu erledigen. Und, Conde? Was führt dich her? Hör mal, Roter, kennst du einen Jungen namens Pupi? Ich glaube nicht. Wohnt in dem Gebäude der Banco de los Colones und fährt Motorrad. Hm. Du weißt doch, hier gibt es zwei Welten. In der einen leben Papas Söhnchen. Das sind die, die einen Lada fahren oder Motorräder haben und herrlich und in Freuden leben. Und in der anderen, da leben wir von der Straße. Leute wie ich, die sich jeden Tag den Arsch aufreißen, um an ein paar Pesos zu kommen. Er wohnt nur 3 Blocks von hier. Möglich, aber der Name sagt mir nichts. Und was ist mit dem Typen? Nichts, bis jetzt. Hat mit einer Sache zu tun, die ich unbedingt klären muss. Ziemlich üble Geschichte. Roter, ich muss wissen, ob im Gymnasium Drogen verkauft werden. Vor allem Marihuana. Und du weißt doch ganz genau, dass man in jedem Viertel was kriegt. Roter, hör dich einfach ein bisschen um. Ob irgendjemand vom Gymnasium was kauft, ja? In unserem Gymnasium? Mhm. Und versuch rauszukriegen, ob Puppi was raucht. Mal sehen, ob ich was für dich tun kann. Aber vergiss nicht, Namen gibt's nicht. Nee, Roter, so geht das hier nicht. Wenn Stoff an jemand vom Gymnasium verkauft wird, gibt's Riesenärger. Zumal wenn eine Leiche im Spiel ist. Irgendwann verbrenne ich mir die Pfotenkante. Und dann kann mir keiner mehr helfen. Auch du nicht, Kumpel. Du, José, ich habe da ein Problem. Neue Frau? Kannst du Gedanken lesen? Ich? Wieso? Sie sagt, sie wohnt schon ihr ganzes Leben hier gleich um die Ecke. Du musst mir helfen. Krieg für mich raus, wer sie ist, so woher sie kommt und so. Und wenn dir nicht gefällt, was ich rauskriege? Ach. Hör mal, Condesito, du bist wie ein Sohn für mich, das weißt du. Und natürlich werde ich versuchen, das herauszufinden. Ich werde ein wenig Polizist spielen. Aber du machst deinen Fehler, das sage ich dir gleich. Keine Sorge, aber ich brauche deine Hilfe. Du, da steht noch Reis für dich. Du bist wirklich wie eine Mutter. Ich kann deine ist bei weitem der beste Ajiaco der Welt. Ja, dafür lasse ich Minestrone o la podrida cazuela, wie sie alle anderen heißen. Und also jetzt wo zum Teufel hast du das alles wieder besorgt, José? Hm? Vergiss mal für einen Moment, dass du Polizist bist, Junge. Ich überlasse euch jetzt das Feld. Mein Film fängt an. Danke dir. Mach's gut. Ja. Viel Spaß. Mach's gut. Sag mal, meinst du wirklich, die Schule hat was mit Marihuana zu tun? Ich weiß nicht, Dinner. Es ist mir so eine Ahnung. Als ich das Gymnasium betrat, hatte ich sofort das Gefühl, dass alles anders ist als bei uns damals. Ist schon komisch. Du kommst an einen Ort, von dem du glaubst, du kennst ihn genau. Und dann stellst du fest, dass nicht so ist wie in deiner Erinnerung. Ich glaube, wir waren früher naiver. Ja, unschuldiger. Jetzt übertreibst du mal. Doch, die von heute sind cleverer oder zynischer, wenn du so willst. Wir fanden es scharf, lange Haare zu haben und Musik zu hören. Aber solche Freaks wie heute, das gab's damals noch nicht. Hier, der Hasenzander hat mehr Bücher gelesen als alle Geschichtslehrer zusammen. Und Andres hat nichts anderes getan, als Baseball zu spielen, um in die Nationalauswahl zu kommen. Und als daraus nichts wurde, ist er eben Arzt geworden. Und du, Dünner, du bist doch jedem Frauenarsch hinterhergerannt. Und hast am Ende des Schuljahres doch deine 96 Punkte geholt. Das war eine andere Zeit, das Jahr. Aber wir waren nicht so viel anders. Am Ende macht uns alle das Leben kaputt. Genauso wie heute. Das Leben macht uns kaputt. Na, so ein Quatsch, Andres. Du hast gemacht, wozu du Lust hattest. Und wenn du kein Baseballspieler geworden bist, dann deshalb, weil du Pech hattest. Ach komm, mir kannst du nichts vormachen, Dünner. Du bist kaputt. Man hat dich kaputt gemacht. Ach komm. Und ich kann zwar noch gehen, aber ich bin genauso kaputt wie du. Ich bin kein Baseballspieler geworden, sondern irgendein Arzt in einem Krankenhaus. Ja, ich habe eine Frau geheiratet, die auch irgendwas macht in einem Scheißbüro. Und ich habe zwei Söhne, die ebenfalls Arzt werden wollen, weil man ihnen einredet, dass ein Arzt jemand ist. Dünner, fang nicht davon an, dass man sich im Leben verwirklichen kann. Mir jedenfalls hat immer irgendwer gesagt, was ich zu tun hatte. Ich habe alles gemacht. Studieren, heiraten, ein guter Sohn sein. Ja, und jetzt ein guter Vater. Darauf trinken wir einen. Oh, habt ihr euch eigentlich mal überlegt, was passiert wäre, wenn Andres sich damals nicht den Fuß verstaucht hätte? Und wenn du, Conde, nicht Polizist geworden wärst, sondern Schriftsteller? Und du, Carlos, wenn du zu Ende studiert hättest und Ingenieur geworden wärst, anstatt nach Angola zu gehen und dir den Rücken kaputt schießen zu lassen? Habt ihr euch mal überlegt, dass nichts zum zweiten Mal und nichts ungeschehen gemacht werden kann? Und dass man um diese Zeit nirgendwo mehr rumkaufen kann? Scheiße! Nee. Besser, man denkt einen Scheißdreck nach. Gib mal die Flasche rüber. Los. Mal sehen, ob da noch was drin ist. Ist leer. Also, schieß los. Das Einzige, was klar ist, ist, dass nichts klar ist. Laut Gerichtsarzt hatte das Mädchen einige Promille im Blut. Sie muss ziemlich betrunken gewesen sein, als sie umgebracht wurde. Denn es sieht so aus, als hätte sie sich nicht übermäßig gewehrt. Ihre Fingernägel waren sauber, das heißt, sie hat den Täter nicht mal gekratzt. Über Marihuana kann der Arzt nichts sagen. Sie haben ihre Fingerkuppen überprüft, aber keinerlei Reste gefunden. Und eine Methode, um es im Organismus nachzuweisen, gibt's nicht. Jedenfalls nicht, wenn sie nicht viel Marihuana geraucht hat. Ja, toll. Doch jetzt kommt's. Sie hatte mit zwei Männern sexuellen Kontakt, aber Gewalt war nicht im Spiel. Also, es wurden Samen von zwei verschiedenen Männern gefunden. Der eine mit Blutgruppe A positiv, der andere mit Null. Und zwischen der ersten Penetration und der zweiten müssen etwa 4 bis 5 Stunden liegen. Mhm. Ja, das entnimmt er dem Zustand der Spermatozoen. Das bedeutet, sie muss den ersten Verkehr gehabt haben, als sie noch nicht betrunken war. Der Alkohol ist nämlich erst später ins Blut gekommen. Kannst du mir folgen? Ich gebe mir Mühe. Weiter sagt der Arzt, es sei zwar nicht eindeutig zu beweisen, aber wahrscheinlich sei der erste mit Blutgruppe A positiv ein Mann von 35 bis 45 Jahren, wegen des Zustandes der Spermatozoen. Und der zweite, der mit Blutgruppe 0, ist offenbar ein kräftiger Kerl, so um die 20. Und jetzt halte ich fest. Pedro Ordóñez Martel alias Pupi, der mit dem Motorrad. Der hat Blutgruppe 0. Ja, möglicherweise hat keiner von beiden sie umgebracht. Wie kommst du denn darauf? Na, weil das vielleicht so ist. Vergiss nicht, dass in jener Nacht der Liebe, des Wahnsinns und des Todes außerdem noch eine Party mit vielen Leuten stattgefunden hat. Hm. Wir müssen mit Pupi reden. Wenn ich nur wüsste, wer der 40-Jährige ist. Weißt du was? Scheiß drauf. Du fährst mich jetzt in die Calle Milagros. Und wen besuchen wir da? Einen Freund, aber du wartest unten. Da muss ich alleine hin. Komm rein, Conde. Hallo, Ruta. Setz dich. Salut. Salut. Hausmarke? Gar nicht so übel. Hey, das ist ein Don Felipon. Der beste Selbstgebrannte von ganz Havanna. Nur auf Bestellung. Aber du hast es eilig, was? Wie immer, das weißt du doch. Diesmal riskiere ich wirklich meinen Arsch, Alter. Wo es um Gras geht, geht's um Geld. Und wo es um Geld geht... Dann geht's also um Gras. Ja, aber ich weiß nicht, woher es kommt und wohin es geht. Ach, erzähl mir doch nichts. Nein, im Ernst, hör zu. Pupi ist ein Fuchs. Hat überall seine Finger im Spiel. Klaut Motorräder und verbindet die Einzelteile. Kauft und verkauft Dollars, macht Geschäfte mit Ausländern, führt ein flottes Leben. Willst du sonst noch was wissen? Hat er auch was mit Marihuana zu tun? Bestimmt. Dann müssten wir ihn in der Kartei haben. Das musst du rauskriegen. Du bist der Polizist. Was ist denn heute los mit dir, Rota? Du weißt ganz genau, dass man das, was ich hier mache, einfach nicht macht. Weißt du, was es heißt, ein Spitzel zu sein? Und da fragst du mich noch, was mit mir los ist, Conde. Ich weiß, dass du mich für ein Schwein hältst und vielleicht hast du ja recht. Aber ich muss und ich werde meine Arbeit tun, Candido, ja? Danke für den Don Felipon. Viertel vor sechs. Warum ruft sie nicht an? Komm schon, Telefon bei allem, was dir lieb und teuer ist. Leute... Los, klingel. Jetzt sofort klingelst du und ich werde die Stimme einer Frau hören, weil du jetzt nämlich klingeln wirst. Und am anderen Ende wird eine Frau sein. Und zwar die Frau, die ich hören will, weil du nämlich klingeln wirst. Und zwar sofort, verdammt nochmal. Ja? Hallo, hier ist Dr. Watson. Verbinden Sie mich bitte mit Sherlock Holmes. Hallo. Und? Heute schon ein Geheimnis gelüftet? Carina, ich bin tatsächlich Polizist. Ja, ja, wie Kommissar Maigret bei der Kripo. Ja, du sagst es. Sag mal, hast du Zeit? Wenn du Jazz magst, könnten wir in den Rio-Club gehen. Ich krieg ganz sicher einen Tisch. Ich wäre wohl besser Musikerin geworden, statt Ingenieurin, die fast jeden Abend früh ins Bett muss. Den Rum, den Zigarettenqualm, den Jazz, das Leben. Und Marihuana? Sowas verrät man doch keinem Polizisten. Warum fragst du? Weil ich gerade in einem Fall ermittle, bei dem es um Marihuana und um eine ermordete Frau geht. Wie? Das stimmt also tatsächlich? Du bist Polizist? Ja, ja. Ich bin Polizist. Und gerade dabei, mich zu verlieben. Bist du da nicht ein wenig schnell? Rasend schnell. Aber ich kann mich nun mal nicht bremsen. Ach, ein Bulle. Warum bist du Bulle geworden? Weil ich mich nicht getraut habe, Schriftsteller zu werden. Und weil es auf dieser Welt eben auch Bullen geben muss. Und hast du auch schon ermittelt, wer ich bin? Ich vertraue meinem Instinkt und dem, was ich sehe. Mario, ich glaube, ich bin nicht die, für die du mich hältst. Warum erzählst du mir dann nicht einfach, wer du bist? Ich kann keine Geschichten erzählen. Ich bin... ja, ich bin eine Frau. Ja. Und du, warum wolltest du Schriftsteller werden? Egal. Komm, wir tanzen. Hm, wenn du meinst. Wieso? Was ist denn los? Was los ist? Also, Puppi hat die Nacht bei uns in der Zentrale geschlafen. Und jetzt frage ich mich, was ich ihm zum Frühstück bringen lassen soll. Was ist denn passiert? Hey, erzähl du erst mal, was passiert ist. Hattest du einen Malaria-Schub? Ach, schlimmer. Stell dir vor, ich hab getanzt. Oh, dann ist es wirklich schlimm. Mhm. Hör zu, ich wollte gerade Feierabend machen. Da konnten wir uns Puppi schnappen. Fuhr mit dem Motorrad direkt in die Tiefgarage. Wir hinterher. Verlangen die Fahrzeugpapiere, aber er will uns was vom Pferd erzählen. Na, ich beschlossen, ihn weich zu kochen. Ach ja, Kapitän Cicerone will mit dir sprechen. Das Marihuana aus Lisettes Klo war zwar schon ziemlich verwässert, klar ist aber, dass es konzentrierter war als normal. Im Labor glauben sie, dass es kein kubanisches ist. Und vor rund einem Monat sind zwei Typen festgenommen worden, die anscheinend mit dem gleichen Zeug gedealt haben. Und woher hatten die das? Das ist es ja. Sie haben es von einem aus dem Vedado gekauft. Ah. Aber der Vogel taucht einfach nicht auf. Vielleicht wollen die beiden ja jemand anderen decken. Wie spät ist es denn? 20 nach 7. Hol mich um 8 ab. Also, Teniente, das ist Pedro Ordóñez Martel, genannt Pupi. 25 Jahre alt und ohne feste Arbeitsstelle. Mhm. Sag mal, wovon lebst du eigentlich? Ich repariere Motorräder. Ah, Motorräder. Was würdest du sagen, wenn wir dir einen Prozess wegen illegalem Handel anhängen? Ich habe gehört, du verkaufst Sachen aus dem Intershop und verdienst jede Menge Kohle damit. Ich habe weder geklaut noch irgendwas gehandelt. Und was hältst du davon, wenn wir jetzt gleich eine gründliche Hausdurchsuchung bei dir vornehmen? Pedro, reden wir doch mal über andere Sachen. Was wissen Sie zum Beispiel über Lisette Delgado? Aber was wollen Sie eigentlich, ha? Davon weiß ich nichts. Teniente, ich schwör's Ihnen. Oh, nicht schwören, Pupi. Hm? Wann hast du sie zum letzten Mal gesehen? Montag oder Dienstag. Ich habe sie von der Schule abgeholt. Sie wollte Tennisschuhe von mir kaufen. Mit breiter Sohle. Ich hatte welche besorgt. Ganz legal. Wir sind zu mir gefahren und sie hat sie anprobiert. Dann sind wir zu ihr nach Hause gefahren, Geld holen und... dann bin ich weg. Was hast du für die Schuhe genommen? Nichts. Nichts? Ach so, dann hast du sie ihr also geschenkt, ne? Oder hast du sie, ja, eingetauscht? Eingetauscht? Hatte die an dem Tag Geschlechtsverkehr? Ja. Irgendwann würde sie mich abservieren, das wusste ich. Aber im Bett war sie ein richtiges Tier. Und ich bin gerne mit ihr ins Bett gegangen. Und das Biest wusste das und hat mir mit ihrer Masche die Tennisschuhe abgeluchst. Ja, ja. Das war Montag oder Dienstag? Ich glaube Montag, ja. Da hatte sie früher Schluss. Du hast die nach eurem Treffen nicht mehr gesehen? Nein, Teniente, ich schwör's Ihnen. Noch nicht schwören, Pupi. Wer war denn zuletzt Ihr Freund? Puh, keine Ahnung. Wir haben uns ja so gut wie nie gesehen. Aber sie hatte doch was mit einem älteren Mann, oder? Ach, der lief doch nur so nebenher. Und kennst du den Mann? Klar, Teniente. Der Direktor der Schule. Das wussten Sie nicht? So ein beschissener Fall, weiß Kollege. Ich bin ratlos. Meiner Meinung nach haben nämlich weder Pupi noch der Direktor was damit zu tun, was in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch passiert ist. Also der Direktor hat ein erstklassiges Alibi. Nach seiner Aussage war er ja bei seiner Familie. Und wie es aussieht, wird seine Frau wohl dasselbe sagen. Auch wenn sie auf diese Weise seine Affäre entdeckt. Und wenn es stimmt, dass Pupi in der Mordnacht nicht mit Lisette geschlafen hat. Hey, was bleibt uns dann noch? Die Party. Rum, Musik, Marihuana. Da müssen wir ansetzen, oder? Ja, müssen wir. Aber wie sollen wir das Knäuel entwirren? Und wenn Pupi uns einfach angelogen hat? Ach, wir dürfen nicht locker lassen. Pupi ausquetschen, bis kein Saft mehr kommt. Da unterstützen uns ja jetzt die Kollegen von der Abteilung für die Wiesenvergehen und das Rauschgiftdezernat. Und die Geschichte des Direktors werden wir auch noch mal bis auf die letzte Minute überprüfen. Tja, das Marihuana. Mit Sicherheit müssen wir da ansetzen. Ich spreche noch mal mit diesem Schüler, José Luis. Was suchen wir eigentlich hier, Kunde? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, Manolo. Vielleicht einen Grund, um Marihuana zu rauchen und zu spüren, wie leicht das Leben sein kann. So wie die Freaks da drüben, schau mal. Wenn ich so da sitze und aufs Meer blicke, dann glaube ich manchmal, dass mein Leben ein Irrtum ist. Dann kommt mir alles vor wie ein Albtraum. Ich bin kurz davor, aufzuwachen. Aber ich krieg meine Augen nicht auf. Immer wenn ich mich verliebe, denke ich dran, wieder zu schreiben. Du verliebst dich ja wirklich schnell. Manchmal noch schneller. Hast du was über die Ermordete erfahren? Wenig Neues. Sie hat viel vom Leben verlangt, zu viel. War tüchtig, ehrgeizig. Und sie war das, was die von gestern und wohl auch heute noch einige eine kleine Hure nennen würden. Weil sie ihre Freunde häufig gewechselt hat? Denkst du so über Frauen? Nein, ich hab Hure gesagt, weil sie eine war. Für ein paar Schuhe ist sie mit einem Mann ins Bett gegangen. Ihr Verschleiß an Freunden interessiert mich ausschließlich in meiner Funktion als Polizist. Dass jemand einfach so umgebracht wird, wegen einer Kleinigkeit. Wirst du gern im Park verführt? Ich bin schon lange nicht mehr verführt worden. Warum lädst du mich nicht einfach zu dir nach Hause ein? Jetzt gleich. Wie wär's mit morgen Abend? Morgen Abend? Gut. Aber du musst etwas mitbringen. Was denn? Das Saxophon. Ah, das Saxophon. Na gut, überredet. Abgemacht. Ja? Hör zu, ich hab was für dich. Können wir uns treffen? Ich gehe jetzt gleich zur Messe. Wusste gar nicht, dass du in die Kirche gehst. Ab und zu sonntags. Tut mir gut. Hol mich da ab so in einer Stunde und denk dran, ich riskiere meinen Arsch. Was machst du wieder für einen Wirbel, Mario? Eigentlich wollte ich heute mal nicht herkommen. Es ist Sonntag. Ich sag's dir gleich, Chef. Lass mich erst noch den Kollegen Cicerón begrüßen. Hallo, Cicerón. Ja, schön, dich zu sehen, Alter. Was gibt's denn Interessantes? Gehen wir systematisch vor. Wir haben das Alibi des Schuldirektors überprüft. Es stimmt wohl alles. Nach Aussage seiner Frau hat er in der betreffenden Nacht zu Hause an einem Bericht geschrieben, während sie sich einen Film angesehen hat. Den Bericht gibt es tatsächlich, aber gut, er könnte ihn natürlich auch vorher oder nachher verfasst und dann das Datum vom Dienstag drüber geschrieben haben. Mit Sicherheit aber wird der Spaß ihn die Ehe kosten. Aber jetzt kommt das Beste. Ich habe eine Spur und einen Namen. Und das könnte Dynamit sein. Kollege, in dem Bericht heißt es doch, dass das Marihuana kein normaler Stoff ist und vermutlich aus Mexiko oder Nicaragua stammt. Ja, es war zwar verwässert, stammt aber ganz sicher nicht von hier. Und du hast zwei Typen mit Marihuana aus Zentralamerika geschnappt, richtig? Ja, aber ich konnte bisher nicht rauskriegen, woher sie es haben. Der angebliche Dealer ist verschwunden oder die beiden haben einen Geist gesehen. Nun, ich kann euch einen Geist aus Fleisch und Blut präsentieren. Orlando San Juan, alias Lando, der Russe. Es gibt ein Gerücht, dass er saustarken Stoff verbimmelt. Und ich könnte wetten, dass es genau der ist, der im Gymnasium in Umlauf ist. Und woher weißt du das, Kunde? Sagen wir so, es ist mir zu Ohren gekommen. Ein Gerücht eben. So, ein Gerücht also. Hast du schon eine Akte für diesen Russen angelegt? Hier ist sie. Und Cicerone soll dir helfen. Dazu sind Freunde doch da, oder? Ja. Ich tanze. Ich pfeife. Ich mal mir die Zukunft aus. Ich putze. Dann zweifle. Ich bin verliebt. Und ich will, dass sie für mich spielen. Bitte, zieh dich aus. Setz dich hier hin. Was hast du vor? Dich fressen. Spiel. Nein. Bitte. Jetzt noch nicht. Später vielleicht. Komm. Komm. Bleibst du über Nacht? Ich glaube nicht. Morgen wartet viel Arbeit auf mich. Ich möchte lieber bei mir schlafen. Das verstehe ich nicht auch. Dräng doch nicht so, Mark. Wir fangen doch gerade erst an. Oh, nee. Ja? Ich bin's, Cicerone. Cicerone. Die Sache wird interessant. Was gibt's denn? Lando der Russe. Wir haben ihn in Boca de Jaruco geschnappt. Wie findest du das? Na, ich bin begeistert. Wann kriege ich ihn? Morgen früh. In Ordnung? Dr. Watson geht jetzt, Sherlock Holmes. Moment, Moment. Auf Wiedersehen, Herr Wachtmeister. Morgen, Conde. Morgen. Also, Landos Marihuana stammt aus derselben Lieferung wie das aus Lisettes Klo. Aber er hat Blutgruppe B negativ und keiner der Fingerabdrücke in ihrer Wohnung stimmt mit seinen überein. Manolo hat ihn schon da drin in der Mangel. Okay, danke. Ah, Teniente, das ist Orlando San Juan Grenet. Tag. Er wurde gestern Abend festgenommen, als er das Land auf einer gestohlenen Fähre illegal verlassen wollte. Außerdem wird er des Drogenbesitzes und des Mordes beschuldigt. Was, Mord? Sind Sie verrückt oder was? Sie reden nur, wenn Sie gefragt werden. Und nennen Sie mich nicht noch einmal verrückt. Kapiert! Wie gesagt, Teniente, in dem Haus in Guanabo, das der Beschuldigte angemietet hat, haben wir Reste von Marihuana gefunden. Es stammt aus Zentralamerika. Zwei wegen Drogenbesitzes angeklagte Männer haben Orlando San Juan als ihren Lieferanten angegeben. Das ist ein schwerer Vorwurf, doch das ist noch nicht alles. Marihuana derselben Herkunft wurde in der Wohnung einer jungen Frau gefunden, die vor einer Woche ermordet wurde. Deswegen werden wir diesen Mann hier auch des Mordes anklagen. Tja, Sie befinden sich in einer schwierigen Lage, Orlando. Ich weiß überhaupt nicht, wovon hier die Rede ist. Sie kannten also Lisette Núñez Delgado nicht? Lisette, nein, kenne ich beim besten Willen nicht. Aber in der Wohnung dieser Lisette wurde was von dem Stoff gefunden, den Sie verkaufen. Hören Sie, ich kenne diese Frau nicht und ich verkaufe auch nichts, ich schwör's Ihnen. Ach nee, lieber nicht, Lando. Eine Gegenüberstellung mit den festgenommenen Dealern und der Fall hat sich. Die beiden sind ganz wild drauf, den Mann zu identifizieren, der ihnen das Zeug verbimmelt hat. Dadurch kriegen die nämlich einige Jährchen weniger. So. Sie sagen mir jetzt, haben Sie irgendjemandem Marihuana verkauft, der mit dem Gymnasium in La Vibora in Verbindung steht? Mit dem Gymnasium? Nein, nein, damit habe ich nichts zu tun. Es ist nicht das erste Mal, dass Sie Probleme mit uns haben. Und wir haben keine Lust, immer wieder dieselben Gesichter zu sehen. Verstehen Sie? Sie werden so lange hierbleiben, bis wir alles von Ihnen wissen. Und Sie werden uns alles erzählen. Zum Beispiel jetzt gleich schon mal was über Lisette Núñez? Oder darüber, wie das Marihuana in deren Wohnung gelangt ist? Oder sollen wir uns heute Nacht um 12 wieder hier treffen, nach dem letzten Fernsehfilm? Und Haben Sie inzwischen etwas herausbekommen? Die Ermittlungen gehen voran. Und ich muss Ihnen sagen, dass Sie immer noch zum Kreis der Verdächtigen zählen. Sie sind eine von 5 Personen, die sich am Dienstag in Lisettes Wohnung aufgehalten haben. Und Sie hatten ein Motiv, sie umzubringen. Aber mein Alibi. Zweifeln Sie an der Aussage meiner Frau? Wir haben kein Interesse daran, Ihre Ehe und Ihren häuslichen Frieden zu gefährden. Und schon gar nicht Ihr Ansehen hier in der Schule. Beantworten Sie einfach ein paar Fragen. Zum Beispiel, wer außer Pupi und Ihnen hatte ein Verhältnis mit Lisette? Niemand. Hören Sie, Herr Direktor, das hier ist eine ernste Angelegenheit und ich möchte mir keine Lügen mehr anhören. Soll ich Ihnen was verraten? Sie ist mit Pupi ins Bett gestiegen, um an irgendwelche Klamotten ranzukommen. Und soll ich Ihnen noch was verraten? Mit Ihnen ist sie ins Bett gegangen, weil ihr das alle Freiheiten in der Schule gewährte. Warum fragen Sie mich eigentlich, wenn Sie sowieso schon alles wissen? Sie hatte ein Temperament, das war beneidenswert. Wissen Sie, Ihre Eltern waren beide zu sehr mit sich selbst beschäftigt, um sich richtig um sie zu kümmern. Versuchten, die fehlende Zuwendung mit Kleidern und Freizügigkeit zu kompensieren. Aber wie konnte ein Mädchen, jung, hübsch und revolutionär, so ein Leben führen? Und sowohl mit mir als mit jedem X-Beliebigen zusammen sein. Ich, alter Bock, habe mich sogar in sie verliebt. Ja, ich habe mich manchmal gefragt, was ich ihr geben konnte. Klar, freie Hand in der Schule. Genauso wie Pupi ihr eine Jeans oder Parfum schenkte. Hatte sie auch was mit einem der Schüler? Ja, sie hatte ein Verhältnis mit einem Schüler. Mit wem weiß ich nicht, aber ich bin mir sicher, dass er aus einer ihrer Klassen war. Und woher wussten Sie's? Ich habe es vor ungefähr einem Monat gemerkt. Da lag bei ihr zu Hause ein Rucksack, einer, wie ihn die jungen Leute jetzt haben. Er lag neben ihrem Bett. Auf meine Frage hat sie gesagt, den hätte ein Schüler im Klassenzimmer liegen lassen. Das war gelogen, klar. Aber ich habe nicht weiter gefragt. Und an dem Tag, als sie ermordet wurde, hing bei ihr im Badezimmer ein Hemd von einer Schuluniform. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Junge zu so etwas fähig ist. Manolo, ich brauche die Namen aller Schüler, die in Ihrer Klasse waren. Dazu die jeweiligen Chemienoten. Und achte besonders auf den Namen José Luis Ferrer. Besorg mir alle seine Noten und was du sonst noch so kriegen kannst. Möglichst ohne Aufsehen zu erregen, kapiert? Kein Problem. Zisch ab, Manolo. Ich werde noch mal in Lisettes Wohnung gehen. Wenn du fertig bist, holst du mich da ab, okay? Geht klar, Chef. José Luis? Ich habe sie durchs Fenster gesehen. Mich zum Pinkeln abgemeldet. Hallo? Ja, sollen wir uns einen Moment vor den Laden um die Ecke setzen? Mhm. Also? Was gibt's? Ach, neulich da. Nach ihrer Standpauke von wegen, dass es um einen Mord geht und so. Da habe ich halt nachgedacht. Und? Na ja, da passieren Dinge. Ach, die Leute hier wollen doch nur irgendwie durchkommen und stellen die Ohren auf Durchzug. Deswegen sagen ihnen alle, dass Lisette in Ordnung war. Ich verstehe nicht ganz. Ist doch sonnenklar. Bei ihr haben immer alle bestanden. 2-3 Tage vor der Prüfung hat sie mit uns den Stoff wiederholt und dabei hat sie dieselben Aufgaben gestellt wie in der Prüfung. Verstehen Sie? Unsere Ergebnisse waren fantastisch und sie stand hervorragend da. Ach so. Und das wissen alle? Was hat Lisette denn sonst noch gemacht? Naja, was andere Lehrer eben nicht machen. Ist auf Schülerpartys gegangen, hat mit uns getanzt. Getanzt? Ziemlich eng und... Naja, Sie wissen schon. Sie war ja auch nicht viel älter als ihr. Stimmt, aber manchmal hat sie es halt übertrieben. Hm. Welcher Schüler hat mit ihr geschlafen? Das weiß ich wirklich nicht, Daniente. Ich habe nicht zu denen gehört, die immer um sie rum waren. Du kannst mir vertrauen. Kein Mensch wird je erfahren, dass wir drüber gesprochen haben. José Luis, schreib mir einfach die Namen der Jungen auf, die immer... um sie rum waren. Tu mir den Gefallen. Bitte. Conde, ich glaube, jetzt haben wir ihn. Erzähl, was ist los? Also, ich habe die Namen von Lisettes Schülern aufgeschrieben, einen nach dem anderen, samt Noten. Erst die von diesem Jahr, dann die vom letzten. Mhm. Darunter war auch dieser José Luis. 97 Punkte in Chemie und in den anderen Fächern jeweils mehr als 92. Anscheinend ein guter Schüler war es. Ja, und? Ich war es schon so langsam leid, Namen und Noten aufzuschreiben, bis ich zum letzten Namen auf der letzten Liste des letzten Jahres kam. Du weißt ja, dass die Namen auf den Schülerlisten alphabetisch geordnet sind. Mensch, komm zu Potte, Junge. Hey, Kollege, sei nicht so ungeduldig. Und dann, als nur noch ein Schüler übrig war, da endlich der Name, der die Lösung für den ganzen Scheiß sein kann. Lázaro San Juan Valdés. Woher weißt du das? Ein Vögelchen hat mir's ins Ohr gezwitschert. Ja, San Juan, wie Orlando San Juan, alias Lando, der Russe. Wie viele San Juans wird es wohl in Havanna geben, ne, Manolo? Leck mich, Conde, der muss es sein. Also los, auf in die Zentrale. Ranchel soll mir direkt ins Ohr flüstern, dass er mir freie Hand gibt. Egal, was bei meinen Ermittlungen rauskommt. Es kann sein, dass es in La Vibora Scheiße regnen wird. Hallo, Conde. Bist du Hellseher? Hallo. Nee. Mein Magen knurrt, mein Chef hat mich nach Hause geschickt bis morgen früh und Carina meldet sich nicht. Na gut, wenn das so ist, dann können wir dich ja zum Essen einladen. Wo treibt die sich nur rum, Dinner? Warum ruft dieses Weibstück nicht an? Jetzt bleib mal ruhig, die taucht schon wieder auf. Ich halte das nie aus, Dinner. Wirklich, ich halte das einfach nicht mehr aus. Das ist mir klar geworden, als der Alte gesagt hat, ich soll erst morgen mit dem Jungen sprechen. Und ich bin drauf eingegangen. Ich hätte noch heute zu ihm gehen müssen, weißt du? Aber ich wollte mich mit ihr treffen, so eine Scheiße. Ich hätte Lust, mich tierisch zu besaufen, um nie wieder nachdenken zu müssen. Nie wieder. Ja, du, ich glaube, das brauchst du jetzt. Der Bacardi war gut, was? Gut, aber leer. So, ich will jetzt rum. Irgendwas, irgendein Fusel, der einem in die Birne steigt. Ich werde schon irgendwo was auftreiben. Rosé, hast du was über Carina rausgekriegt? Ach, mein Kleiner. Ich bin seit 2 Tagen nicht mehr aus dem Haus gekommen. Sie hat mir auch nicht angerufen. Ihr sauft euch noch zu Tode. Wo steckt die denn? Verdammt nochmal, wo steckt die denn? Bist du nicht ein bisschen hysterisch? Nur weil die Frau mal von der Arbeit nicht gleich nach Hause kommt. Die hat nicht angerufen, ja? Also ich verpiss mich jetzt, Alter. Hey, willst du wirklich gehen? Ja, Dünner, ich verpiss mich. Ich hau ab. Doch, doch. Ich will alleine sterben. Einsam wie ein Straßenköter. Ich liebe dich, Dünner. Ich liebe dich über den Tod hinaus. Scheiße. Dünner, du bist mein Freund. Du bist mein dünner Bruder. Du bist mein dünner Mensch, Bruder. Nicht weinen. Du bist mein dünner Bruder. Bloß nicht weinen. Kein Mensch ist es wert, dass man weint. Hör auf, verdammt nochmal. Das fange ich auch noch an. Ihr sauft euch noch zu Tode. Morgen. Morgen. Er wartet schon da drin, Kollege. Ziemlich große Klappe hat er. Ist aber nur Fassade, wenn du mich fragst. Dann nimm du ihn dir mal vor, Mann. Lázaro San Juan Valdés? Hm. Schüler im Gymnasium von La Vibora, richtig? Ja. Gut. Kannst du dir vorstellen, worum es hier geht? Ich denke um die Lehrerin Lisette. Ganz genau, um sie geht es. Lisette Núñez Delgado wurde letzten Dienstag in ihrer Wohnung mit einem Handtuch erwürgt. Vorher hatte sie sexuellen Kontakt mit jemandem und jemand hat sie ziemlich hart geschlagen. Und davor wurde in ihrer Wohnung ziemlich viel getrunken und auch Marihuana geraucht. Also, was weißt du darüber? Nichts, Genosse. Was sollte ich darüber wissen? Ja, na schön. Also, nach unseren Recherchen warst du am 18. in Lisettes Wohnung. Wir haben dort Fingerabdrücke von dir gefunden. Und es ist mehr als wahrscheinlich, dass du es warst, der an jenem Abend mit dir geschlafen hat. Deine Blutgruppe passt zu dem Sperma, das in der Vagina der Toten nachgewiesen wurde. Na gut, ich war da. Nur habe ich Lisette nicht umgebracht, ich schwör's. Ja, nicht schwör. Und ich war mit ihr an dem Tag auch nicht im Bett. Mit der Party, das war Lisettes Idee. Komm doch heute Abend bei mir vorbei. Ich habe rumbesorgt, hat sie gesagt. Sie, naja, seit ein paar Monaten hat sie mich angemacht. Und ja, wir haben gevögelt. Aber in der Schule konnte keiner was davon wissen. Ich habe es nur Luis und Juri erzählt. Und die haben geschworen, es keinem weiterzusagen. Und zu denen habe ich gesagt, sie sollen mit zu Lisette kommen, was trinken. Sag mal, wie heißen deine Kollegen genau? Luis Gustavo Rodriguez und Juri Sampier. Ah, ja. Ja, wenn wir schon beim Namen sind, nebenan sitzt dein Cousin Orlando San Juan, angeklagt unter anderem wegen Drogenbesitzes und Dealerei. Er hat ein umfassendes Geständnis abgelegt und er hat ausgesagt, dass du am 18. gegen 7 Uhr abends bei ihm warst. Wie es der Zufall will, haben wir in Lisettes Wohnung Marihuana desselben Typs gefunden, den dein Cousin verkauft hat. Wie du siehst, Lazaro, steckst du bis zum Hals in einer Mord- und Drogengeschichte. Ja, gut. Davor bin ich noch bei Lando vorbeigegangen und habe ein paar Zigaretten geklaut. Er hatte sie in einer Marlboro-Schachtel versteckt, in seiner Jacke. Danach habe ich meine Freunde unten vor Lisettes Haus getroffen, so gegen 8:30. Wir sind also rauf, trinken was, hören Musik, tanzen. Und ich, naja, ich habe dann eine der Zigaretten angezündet und wir haben geraucht. Sie wollte nicht, sie wollte nur rum. Das war alles, ich schwör's. Nicht schwören, Lazaro, nicht schwören. Als wir abgehauen sind, so gegen 11, war sie ziemlich betrunken. Wir hatten Hunger, wir hatten den ganzen Abend noch nichts gegessen. Wir also zur Haltestelle, Luis und Juri sind in die 15 gestiegen und ich in die 174. Die bringt mich bis fast vor die Tür. Am Tag darauf erfahren wir alles. Da haben wir einen riesen Schreck gekriegt. Ja, ja, klar, klar. So war das, ehrlich. Fragen Sie Juri und Luis, die waren dabei. Hör zu, ob du gestehst oder nicht. Jedes Gericht wird mit diesen Indizien ein Fest feiern. Siehst du, Lazaro, jetzt wird's wirklich ernst. Er hat's getan, garantiert. Aber warum? Warum tut ein Junge sowas Endgültiges? Conde, der Junge sitzt in der Scheiße. Was sagt das Labor? Das Sperma stammt von Lazaro, kein Zweifel. Oh. Und Juri und Luis? Naja, vieles deckt sich mit Lazaros Geschichte, aber die Party, die ist offenbar etwas anders verlaufen, als er uns weismachen wollte. Lisette wurde immer betrunkener, sagen die beiden. Und als Lazaro von ihr die Prüfungsaufgaben in Physik und Mathematik haben wollte, wurde sie ziemlich hysterisch. Prüfungsaufgaben? Schon wieder mal. Dann spielst du dich bei deinen Kumpels auf. Du bist ein großer Alleswisser, was? Was hast du denn auf einmal für ein Problem? Problem? Du kannst aber darauf wetten, dass ich ein Problem hab. Du benutzt mich doch nur, um in der Schule fein raus zu sein und zu protzen. Sad. Arm zu vögeln, ja. Natürlich. Weißt du was? Ich hab die Schnauze voll von dir und diesen Heinis. Mensch, jetzt beruhig dich mal. Und wenn du es nicht verträgst, dann solltest du weniger trinken. So reicht. Ich sofort ab, raus, ja. Raus hier. Alle drei. Hey. Sofort, haut ab! Haut ab! Luis sagt, in Wirklichkeit habe Lazaro die Lösungen der Prüfungsaufgaben verkauft. Aber davon habe sie nichts gewusst. Ganz schön clever, der Kleine, was? Er hat versucht, die Wogen zu glätten, aber sie hat darauf bestanden, dass alle drei verschwinden sollten. Am Ende hat sie Lazaro fast die Treppen runtergeschmissen, als Juri und Luis schon runtergingen. Übrigens stimmen die Aussagen der beiden Punkt für Punkt überein. Als sie am nächsten Tag von dem Mord an der Lehrerin erfuhren, haben die drei beschlossen, niemanden von der Party zu erzählen. Juri sagt, diese Idee stamme aber allein von Lazaro. Tja, und dann, nachdem die anderen beiden in den Bus gestiegen sind, ist er nochmal zurück. Hm. Sie hat ihn reingelassen. Was ist denn du hier? Ich wollte so nicht gehen. Hier, lass uns die Friedenspfeife rauchen. Hm? Einfach so? Klar. Komm her. Hm? Hier. Gutes Zeug. Komm her. Wir müssen doch den Abend nicht so enden lassen. Hm? Hm. Wunderschön. Grüß mich. Oh. Warum? Warum hat er sie umgebracht? Also Conde, was haben die Ermittlungen ergeben? Lázaro San Juan war's. Er hat gestanden. Er war in der Mordnacht bei Lisette mit zwei Freunden. Als Lázaro Prüfungsaufgaben von ihr haben wollte, gab es Streit. Sie hat die drei rausgeschmissen, aber er ist zurückgekommen. Und sie haben sich versöhnt, haben Gras geraucht und gevögelt. Danach hat er sie nochmal nach den Aufgaben gefragt. Und dann ist das Ganze erst so richtig eskaliert. Er kann sich nicht erklären, wie es passiert ist, sagt er. Jetzt wird ihm das alles erst richtig bewusst und so weiter. Er weint. Ja, schöne Geschichte, nicht wahr? Ja. Ein Schüler der Oberstufe und eine Lehrerin als Hauptdarsteller und in den Nebenrollen ein Schuldirektor, ein Motorraddieb und ein Drogendealer. Die Geschichte hat alles, aber alles. Gewalt, Drogen, Verbrechen, Alkohol, Betrug, Devisenschmuggel, Sex mit verteilten Rollen, zum Kotzen. Ja, du hast es ja gleich gesagt, es stinkt zum Himmel. Das zieht weite Kreise, ich sag dir's. Es wird Scheiße regnen. Jawohl. Also Conte, mein Glückwunsch. Danke, Chef. Und morgen, nachdem du deinen Bericht abgeliefert hast, gehst du nach Hause. Kapiert? Handel der Gefühle von Leonardo Padura. Aus dem kubanischen Spanisch von Hans-Joachim Hartstein. Bearbeitung Barbara Engelmann. Carina, was war denn los gestern? Gar nichts. Ich habe einen Anruf gekriegt. Ein Anruf? Aber wir waren doch verabredet. Mein Mann hat angerufen. Dein Mann? Ja, er kommt heute Abend zurück. Er ist Arzt in Nicaragua. Wir haben seinen Vertrag gekündigt. Deshalb kommt er jetzt früher zurück als geplant. Aber ich dachte, ja und jetzt? Jetzt warte ich auf meinen Mann, Mario. Ich bin froh, dass ich dir begegnet bin. Ich bereue nichts, aber es geht nicht. Ich weiß, wie du dich jetzt fühlst, Mario. Es kam alles so schnell, so unerwartet. Wir hätten uns nicht begegnen dürfen. Doch. Aber vielleicht in einer anderen Zeit, an einem anderen Ort, in einem anderen Leben. Ich jedenfalls hätte mich dann genauso in dich verliebt. Ruf mich mal an. Die Rollen und ihre Darsteller waren Mario Conde, Udo Wachtweitl, Manolo, Tim Seyfi, Carina, Irina Wanka, Major Rangel, Helmut Stange, Lázaro, Sebastian Weber, Lisette, Laura Mehr. In weiteren Rollen Philipp Brammer, Stefan Merki, Hans-Georg Pantschak, Oliver Bürgin, Katrin Ackermann-Furtwängler, Alexander Hauf, Klaus Brockmeier, Heinrich Schmieder, Hussam Nimmer und Philipp Muschitz.